Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Soundcheck-Stunde in Memoriam Jimi Hendrix. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Heaven Has No Sorrow, Jimi Hendrix und Billy Cox im Electric Lady Studio in New York. Laut dem Studiotagebuch von John McDermott, Billy Cox und Toningenieur Eddie Kramer wurde diese vorläufige Version von Heaven Has No Sorrow am Freitag, den 24. Juni 1970 aufgenommen. Fertiggestellt wurde der Song nicht mehr. Der Song beginnt mit den Zeilen: Kann ich dir was ins Ohr flüstern, dir Dinge erzählen, die du hören solltest? Und in der zweiten Strophe heißt es dann: Darf ich dich davontragen von den Übeln des Heute zu den Träumen von morgen? Du weißt, der Himmel kennt keine Sorgen. Vom Rest des Textes verstehe ich dann leider nur noch die Zeilen: Hear the sound of a voodoo drum sound, sending evil on the run. Hör den Klang einer Voodoo-Trommel, sie verscheucht das Böse. Musik also als magisches Heilmittel gegen die Schlechtigkeit der Welt. Mir begegnete der Song das erste Mal Mitte der 90er Jahre auf einer Doppel-CD aus Italien. Sie versammelte allerlei ungeschnittene Studioarbeit von Hendrix aus den Jahren 1969 und 1970. Zu der Zeit hatte Hendrix Vater und Hendrix Stiefschwester noch nicht die Rechte am musikalischen Erbe von Jimi Hendrix erstritten. Vermutlich, weil keine komplettere Version von dem Song existierte, hat die Firma um Jimi Hendrix aber bis heute davon abgesehen, den schönen Song zu veröffentlichen. In die Bresche sprang 2005 eine Plattenfirma namens Reclamation Records, die 2005 den Song auf der dritten CD ihrer Reihe Jimi Hendrix in the Studio veröffentlichte. Lizenzgeber waren die scheinbaren oder tatsächlichen Rechtsnachfolger des ehemaligen Hendrix-Managers Mike Jeffrey. Und irgendwie hat es Ed Chalpin aus New York Anfang des neuen Jahrtausends geschafft, sich als maßgeblicher Vertreter des Michael Jeffrey Estates zu präsentieren. Mitte des Jahrtausends, des neuen, verlor er allerdings einen Prozess gegen Jimi Hendrix und Co. und konnte aber auch später noch Raritäten vom Jeffrey Estate ganz legal im Plattenladen seiner Wahl erwerben. Hier sind noch zwei Aufnahmen aus Hendrix Electric Lady Studios, diesmal vom Mai und Juli 1970. Sie erschienen erstmalig 1971 und 1973 auf den posthumen Alben Rainbow Bridge und Loose Ends. Well, my trip has been Die beiden Soundcheck-Stunden vom Deutschlandfunk sind heute der Erinnerung an Jimi Hendrix gewidmet. Er starb vor genau 40 Jahren am 18. September 1970. Das war gerade eine Trilogie mit Aufnahmen vom Mai, Juli und August 1970. Zuletzt waren die ersten Minuten einer privaten Probeaufnahme des Songs Scorpio Woman zu hören. Die Aufnahme widmete Hendrix Melinda Merriweather, die mit an dem Film Rainbow Bridge arbeitete. Hendrix selber nahm auch an dem Filmprojekt teil, er ist in einigen Gesprächsszenen zu sehen und bei einem Live-Konzert in der Nähe eines Vulkans. Der Film wurde auf Hawaii gedreht und Hendrix verbrachte insgesamt 2 bis 3 Wochen auf der Insel. Die Aufnahme von Scorpio Woman entstand während seines Aufenthalts dort. Vor seiner Abreise schenkte Hendrix das Band Melinda Merriweather. Ende der 90er Jahre dann kam der Kontakt mit Janie Hendricks Firma Experience Hendrix zustande und im Jahr 2000 erschienen die 20 Minuten Musik von dem Band auf der CD Morning Symphony Ideas. 1995 schon gab es in dem Jimi Hendrix Fanzine Straight Ahead ein äußerst lesenswertes Interview mit Melinda Merriweather über ihre gemeinsame Zeit mit Jimi Hendrix. Im Internet findet sich das Interview zum Beispiel auf der Website Moon Turn the Tides, Gently, Gently Away. Der erste Song dieser Hendrix-Trilogie war eine Coverversion eines Bob Dylan-Songs, Drifter's Escape, und das wunderschöne Instrumental danach blieb zu Hendrix' Lebzeiten ohne Titel, der Toningenieur vermerkte bloß Slow Part auf der Tonbandhülle. Als das Instrumental 1971 auf der LP Rainbow Bridge erschien, war der Nummer der Titel Pally Gap verpasst worden, was eine Verbindung zu dem auf Hawaii gedrehten Film Rainbow Bridge herstellen sollte, die gar nicht vorhanden war. Vom April bis Juli 1970 kam Jimi Hendrix an den Wochenenden seinen Konzertverpflichtungen nach. Unter der Woche arbeitete er in seinen eigenen Electric Lady Studios an den Songs für ein geplantes neues Doppelalbum First Rays of the New Rising Sun. Offiziell eröffnet wurde der Electric Lady Studio Komplex am 26. August. Nach der Einweihungsparty flog Hendrix nach London. Eine Reihe von Auftritten in Europa waren von Michael Jeffrey gebucht worden. Hendrix hätte indes viel lieber im Studio weitergearbeitet, um die Doppel-LP fertigzustellen. Vor seinem ersten Auftritt gab Hendrix der Londoner Presse noch diverse Interviews. Sein Auftritt beim Isle of Wight Festival war für den 30. August, einen Sonntag, geplant als Abschluss des Festivals. Tatsächlich kam er aber erst in den frühen Morgenstunden des 31. August auf die Bühne mit Mitch Mitchell am Schlagzeug und Billy Cox am Bass. Noch am selben Tag, dem Montag also, ging es von der Isle of Wight nach Stockholm. Es gab viele Beobachter, die bei Hendrix' Auftritten dieser letzten Tour Anzeichen von Erschöpfung bemerkten. Es gab sicher manchmal auch ein paar Patzer in seinem Stil. Highlights gab es aber auch bei dieser Tournee. Hier ist eines davon. Die Version von Machine Gun wurde am Donnerstag, den 3. September, in Kopenhagen aufgenommen. Jimi Hendrix bei einem seiner letzten Konzerte, Machine Gun, aufgenommen am 3. September 1970 in Kopenhagen. Am nächsten Tag trat Jimi Hendrix in Berlin auf, am Sonntag, dem 6. September, spielte er mittags beim chaosgeplagten Fehmarn-Festival seinen letzten Gig mit eigener Band. Der Rest der Tournee musste abgebrochen werden, weil Billy Cox nach einer unfreiwilligen Dosis LSD gravierende psychische Probleme hatte, horrende Panikattacken zum Beispiel. Die letzten 12 Tage seines Lebens verbrachte Jimi Hendrix in London. Eric Burdon und seine neue Band War spielten damals einige Tage hintereinander im Ronnie Scott's Jazz Club. Am Abend des 16. September war Hendrix unter den Zuhörern im Club, seine weiße Fender Stratocaster hatte er vorsorglich mitgebracht und Eric Burdon lud ihn am Ende des zweiten Sets irgendwann weit nach Mitternacht ein, bei zwei Nummern mitzuspielen. Bill Baker war damals 20 Jahre alt und saß auch im Publikum, und da er mit Genehmigung der Band den Abend mitschnitt, ist der Nachwelt der letzte Auftritt von Jimi Hendrix überliefert. Den ersten Song, den er mit Burdon und War spielte, war ein Blues, Mother Earth von Memphis Slim, und danach spielte er noch ein Solo in Tobacco Road. Jimi Hendrix bei einer Session mit Eric Burdon und War. Tobacco Road heißt die Nummer. Aufgenommen wurde sie in den frühen Morgenstunden des 17. September 1970 im Londoner Ronnie Scott's Club. Jimi Hendrix starb einen Tag später, irgendwann in den Morgenstunden des folgenden Freitags, dem 18. September. Monika Dannemann, eine Freundin aus Düsseldorf, war wohl die letzte Person, mit der er vor seinem Tod zusammen war. Die genauen Umstände seines Todes dürften kaum mehr eindeutig zu klären sein. Wer will, kann sich im Internet in haarsträubenden oder beunruhigenden Verschwörungstheorien ergehen. Letztes Jahr behauptete dann ein ehemaliger Roadie, der für Hendrix' Manager Jeffrey gearbeitet hatte, Jeffrey hätte ihm gestanden, Killer in das Hotelzimmer von Dannemann geschickt zu haben. Für andere Autoren ist und bleibt der Tod von Jimi Hendrix ein tragischer Unglücksfall, das Resultat einer tödlichen Kombination aus Schlaftabletten und Rotwein. Michael Jeffrey starb 1973 bei einem Flugzeugabsturz, Monika Dannemann nahm sich 1996 das Leben. Hendrix wirkte während der letzten Wochen in Europa manchmal erschöpft. In dem ein oder anderen Interview damals wurde deutlich, dass er sich noch nicht im Klaren war, wie sich seine Musik weiterentwickeln würde. Melinda Merriweather erwähnte in einem Interview Todesahnung von Hendrix. Andererseits kann jeder auf YouTube Hendrix' allerletztes Interview mit dem Journalisten Keith Eltham anhören, und da klingt Hendrix alles andere als niedergeschlagen oder totgeweiht. Geschäftlich und möglicherweise privat steckte er in einem ziemlichen Schlamassel, aber musikalisch hatte Hendrix noch eine Menge vor. Die neue Doppel-LP fertigstellen zum Beispiel und eine gemeinsame Platte mit Gil Evans zu machen, dem genialen Arrangeur von Miles Davis' Sketches of Spain. Mm-hmm. Das Gil Evans Orchester 1974 mit der Jimi Hendrix Komposition Gypsy Eyes. Der Saxophonist Trevor Köhler schrieb das Big Band Arrangement, vermutlich war auch er der Solist bei dieser Nummer. Jimi Hendrix und Gil Evans hatten verabredet, sich nach Hendrix Rückkehr aus Europa im Herbst 1970 zu Plattenaufnahmen zu treffen. Die geschäftlichen Ränkespiele der verschiedenen Nachlassverwalter von Hendrix füllten und füllen Reihen von Aktenordnern bei Anwälten und in Gerichten. Lukrativ ist die Verwertung seiner Musik bis heute geblieben. Eine Quelle gab für das Jahr 2005 oder 2006 an, dass jährlich etwa 600.000 Hendrix-Alben verkauft werden. Für November hat Experience Hendrix eine 4-CD-Box mit mehr oder weniger unveröffentlichten Nummern angekündigt. Ein Rezensionsexemplar lag bisher nicht vor, aber es soll sich um Aufnahmen aus seinen Tagen als Begleitmusiker und aus den knapp 4 Jahren seiner internationalen Karriere handeln. Auf der Homepage von Experience Hendrix gibt's inzwischen sogar ganze Hendrix-Konzerte, die nur in minderer Tonqualität überliefert sind, als Downloads und tatsächlich umsonst. Voodoo Child ist der Titel dieser Soundcheck-Folge in Memoriam Jimi Hendrix. Bis zu den Deutschlandfunk-Nachrichten um 3 Uhr also eine besonders intensive Version von Voodoo Child's Light Return. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören, mein Name ist Michael Frank. Wir steigen jetzt noch einmal ein in die Zeitmaschine, es ist der 24. März 1969. Die Original-Experience spielt in der International Sports Arena von San Diego. Mitch Mitchell, Noel Redding und Jimi Hendrix. Thank you. Thank you, and good night and peace. Peace to you and happiness. Thank you. I'm going to say that it was really out of sight playing for y'all. Here's a song for everybody to grab hold of. Not coming from us to you, but coming from, you know, just a feeling, man. It's a self-assurance thing called Little Child Secretary. Thank you and good night. Thank you.